Traum gewacht, in der Heimat und der Nacht an dich, zu Hilfe der Schlacht, bei Tag und Nacht, das Gewehr steht drin bereit, da der Feind in der den Hügel lauert, tausenden wir in dir meint, neu so stark für die Heimat gern der Hügel dauert. Der Sohn, mein Sohn,